Woche des heutigen Tages, 36 Stunden nach Inkrafttreten der Militäraktionen der Sowjetzonenbehörden, trafen zahlreiche führende Politiker aus der Bundesrepublik in Berlin ein. An ihrer Spitze der Präsident des Deutschen Bundestages, Dr. Eugen Gerstenmaier. Ich bin nach Berlin gekommen, um allen Berlinern und unseren Landsleuten in der Zone zu sagen, dass der Deutsche Bundestag in diesen Tagen, so wie immer, weiß, wo er hingehört, an die Seite der besonders bedrohten, der besonders gefährdeten Landsleute, an die Seite der Deutschen, die unter dem Unrecht leiden, und um ihnen zu sagen, dass wir willens sind, alles zu tun, was in unserer Kraft sind, was in unserer Kraft steht, dass wir solidarisch sind mit denen, die unterdrückt werden, und dass wir allen Landsleuten, allen Berlinern, allen in der Zone wünschen, dass sie mit Mut und Gelassenheit die nächsten Wochen, in die nächsten Wochen und in die Zukunft hineingehen. Wir sind bei Ihnen. Auch die Parteivorsitzenden der SPD und der FDP trafen heute Mittag auf dem Luftwege in unserer Stadt ein. Hier der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, Erich Ollenhauer. Ich bin nach Berlin gekommen, weil ich es für richtig und für notwendig gehalten habe, in diesen schweren Stunden, die Berlin durchlebt, in Berlin zu sein. Das, was sich hier in den letzten 48 Stunden vollzogen hat, ist einer der brutalsten Rechtsbrüche der kommunistischen Machthaber und ein brutaler Verstoß gegen die elementarsten Menschenrechte. Im Widerspruch und gegen die Vereinbarungen, die die vier Mächte über die Fragen von Berlin getroffen haben, vor allen Dingen auch im Widerspruch zu allen Grundsätzen, die die Vereinten Nationen für das Zusammenleben der Völker und der Menschen niedergelegt haben. Ich bin froh, dass ich heute hier bin mit den Berliner Landsleuten und dass wir heute die Gelegenheit haben, mit den verantwortlichen Männern der Stadt Berlin, vor allem auch mit dem regierenden Bürgermeister, gemeinsam zu beraten, was hier und was in der Bundesrepublik getan werden kann und getan werden muss, um vor aller Welt das Unrecht, das hier geschieht, vor allen Dingen die große menschliche Tragik, die hinter diesem Unrecht steht, deutlich zu machen, vor allen Dingen auch gemeinsam mit der Regierung zu überlegen, was von deutscher Seite und von alliierter Seite geschehen kann, um dieses Unrecht wieder rückgängig zu machen und uns dem Ziel, Berlin als die freie Hauptstadt Deutschlands zu sehen, näher zu bringen. Der Vorsitzende der Freien Demokratischen Partei, Erich Mende. Spontanreaktion und vielleicht die Erregung von Massenhysterie und Massenstimmung scheint mir das geeignete Mittel für den Politiker nicht gerade zu sein, sondern Besonnenheit, Festigkeit und klare Überlegung der Maßnahmen. Und bevor nicht diese klaren Konsultationen innerhalb der drei Parteien des Bundestages erfolgt sind, sollte man auch nicht in alle Öffentlichkeit das hinausposaunen, was man tun will. Der Westen und überhaupt die westlichen Demokratien machen oft den Fehler, dass sie zu früh von dem reden, was sie tun wollen, und damit der anderen Seite nur die Gelegenheit geben, die Maßnahmen von vornherein irgendwie unwirksam zu machen. Herr Mende, heute Abend wird das Führungsgremium der Sozialdemokratischen Partei in Berlin zusammentreten, um zu beraten, welche Auswirkungen die Berlin-Situation auf den Wahlkampf haben wird. Hat Ihre Partei Ähnliches vor? Ich habe bereits gestern in einer großen Veranstaltung in Lübeck festgestellt, dass dieses Ereignis und diese neue Entwicklung in Berlin, die doch das Tor zu Freiheit für die 17 Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger verriegelt, nicht ohne Einfluss auf den Wahlkampf bleiben kann. Die Parteien müssen auch jetzt im Wahlkampf zum Ausdruck bringen, dass die staatspolitische Gemeinsamkeit in der Berlin- und Deutschlandfrage höher zu werten ist als die parteipolitische Trennung. Ich habe wörtlich gesagt und wiederhole das. Es ist in diesem Jahr nicht so entscheidend, ob die CDU, ob die SPD oder ob die FDP den größten Wahlerfolg am 17. September davonträgt. Viel entscheidender ist es, ob es durch ein Höchstmaß an Geschlossenheit in der Berlin- und Deutschlandfrage und durch eine enge Zusammenarbeit mit den atlantischen Partnern gelingt, die Bedrohung von Berlin hinwegzunehmen. Das ist das oberste Ziel und in meinen Versammlungen ist das sofort sehr vernünftig aufgenommen worden, das Interesse der Bevölkerung zwischen Flensburg und zwischen den Alpen und zwischen Aachen und Helmstedt an den Berliner Ereignissen ist außerordentlich groß und es würde von dieser Bevölkerung nicht verstanden werden, wenn wir jetzt im Bundesgebiet munter drauf aufeinander dreinschlagen, als wenn es keine Berlin-Schwierigkeiten, ja, als wenn es nicht die staatspolitische Gefahr, als wenn es nicht eine Art nationale Notstand gäbe. Denn das, der nun da ist, dürfte allmählich dem Letzten bekannt werden. Nach der heute Nachmittag verfügten Schließung des Grenzübergangs Brandenburger Tor, über den wir Ihnen zu Beginn der Sendung berichteten, sind jetzt nur noch 12 scharf kontrollierte Übergänge zwischen Ost- und West-Berlin geöffnet. Dieses Bild bot sich heute Mittag an den kleinen, streng bewachten Schneisen in der scheinbar endlosen Kette von Stacheldraht, Posten und Panzern. Eine schlecht gepflasterte, zweigeteilte Straße ist der Baumschulen weg. In der Mitte fährt die Straßenbahnlinie 95. Etwa 100 Meter vor der Grenze parken zwei amerikanische Jeeps. Die Besatzung 6 Soldaten. Die Grenze verläuft hier entlang eines kleinen Kanals, der Heidekampgraben, im Volksmund heißt der Kuhgraben. An seinem Rand sind, soweit man das mit Buschwerk durchsetzte Wiesengelände zu beiden Seiten überblicken kann, Betonpfähle eingesetzt. Wahrscheinlich wird man in nächster Zeit daran Stacheldraht befestigen. Gerade fährt ein ostzonaler Lastwagen bis dicht an den Kontrollpunkt, wendet auf einer Baustelle und hält. Etwa 20 Männer einer Betriebskampfgruppe springen von der Ladefläche herab und verteilen sich im Gelände. Die Bauarbeiter auf dem Gerüst schauen zu. Überhaupt geht auf beiden Seiten der Grenze das Leben scheinbar seinen gewohnten Gang. Zwei Frauen schneiden die Hecke entlang den Straßenbahnschienen. Drüben baut man ein Haus. 10 Volkspolizisten kontrollieren diesen Übergang. Einer der zwei Westberliner Zöllner erzählt, dass seit 6 Uhr früh insgesamt 10 Ostberliner Fahrzeuge hier in Richtung Westen passiert haben. Darunter ein Arzt, der Medikamente einkaufen wollte. Einige Neugierige stehen herum. Zwei Wagen mit westdeutschen Kennzeichen rollen langsam auf die schmale Brücke zu, die den Heidekampgraben überspannt. Am Kontrollpunkt Elsenstraße haben sich um 11 Uhr etwa 50 Zuschauer eingefunden. Auch im Hintergrund auf östlicher Seite erkennt man Ansammlungen von Zivilisten. Die Straße ist sehr schmal. Auf westlicher Seite links Kleingärten, rechts dreistöckige Häuser. Die Grenze zieht hier die kreuzende Heidelberger Straße. Die Fopos haben ihre Kontrollstelle für Kraftwagen 50 Meter hinter die Grenze verlegt. Innerhalb weniger Minuten kommen zahlreiche Westberliner von drüben. Ein altes Ehepaar hat das Wochenende auf seinem Grundstück im Ostsektor verlegt. Der Mann trägt einen Korb voller Pflaumen. Die Kontrolle war ganz kurz, sagt er. Wir brauchten nur unsere Ausweise zu zeigen. Ostberliner Wagen sind nicht herübergekommen. Auch Osttaxen mussten umkehren. Keine besonderen Vorkommnisse, sagt die Polizei. Der nächste Übergang in den Sektor ist an der Puschkinallee. Hier konnten auch vor den Sperrmaßnahmen nur Fußgänger passieren. Eine Eisenbarriere ist quer über die ehemalige Danziger Straße in den Boden gerannt. Aber die Grenze liegt schon davor. Der Flutgraben zieht sie. Auf der oberen Friarchenbrücke, die ihn überspannt, patrouilliert einsam ein Westberliner Polizist. Auf östlicher Seite zählt man 70. Im Gelände sollen zwei Zelte aufgebaut sein, wo Angehörige der Betriebskampfgruppen stationiert sind. 6 Panzer, die gestern an den Straßenrändern einsatzbereit standen, sieht man nicht mehr. Hinter einer Litfaßsäule mit Filmplakaten steht ein leichtes Maschinengewehr. Über einer Hecke ein Transparent. Seine Aufschrift, nicht Pulverfass, sondern Freie Stadt West-Berlin. Ebenfalls nur für den Fußgängerverkehr zwischen den beiden Teilen Berlins wurde schon vor den verschärften Kontrollen die Oberbaumbrücke über die Spree benutzt. Hier wird die Spree doppelstöckig überquert, in der zweiten Etage von der Hochbahn. Der Zugverkehr zwischen Schlesischem Tor und Warschauer Brücke ist seit gestern unterbrochen. Von östlicher Seite hat man eine Gleislänge auf dem Bahnkörper demontiert. Immer noch arbeiten Männer auf den Schienen. Die Fahrbahn der Brücke ist schon lange nicht mehr benutzt worden. Zwischen verrosteten Straßenbahngleisen wächst Gras. Auf östlicher Seite sind 6 Blumenkübel quer über den Damm gestellt. Rote Geranien blühen darin. Volkspolizei ist nicht zu sehen. Ein Bahnarbeiter steht mitten auf der Brücke, neben ihm ein kleiner Junge. Friedrichstraße, ein ähnliches Bild. Das übliche Hinweisschild, 10 Kilometer Geschwindigkeit, darunter Achtung Sektorengrenze. Mehrere Westberliner Lastwagen fahren über die Grenze. Sie kürzen ihren Weg ab, indem sie durch den Sektor fahren, erklärt ein Zollbeamter. Dem letzten Baufahrzeug folgt ein Volkswagen mit Ostberliner Kennzeichen. Verzweifelt versuchen trotz der Absperrungen immer wieder Menschen aus Mitteldeutschland und aus Ost-Berlin, West-Berlin zu erreichen. An verschiedenen Stellen der Grenze kam es in der Nacht zu vergeblichen Fluchtversuchen. Die Volkspolizisten überwältigten die Flüchtlinge und transportierten sie ab. Anderen gelang die Flucht. Im Notaufnahmelager Marienfelde meldeten sie sich. Ist jemand bei, der heute noch durchgekommen ist? Ja, um welche Zeit denn? Gestern am Mittag um 3:30. Ich habe den Polizisten erzählt, ich möchte mir kurz Zigaretten holen und waren wahrscheinlich noch einzelne Kerle. Und da bin ich durch, ich habe mich nicht wieder sehen lassen. Ja, also Sie meinen, die Fuffos haben ein Auge zu, Leute? Ja, es gibt auch einzelne Kerle drunter. Mhm. Das ist ja, man weiß nicht, vielleicht sind sie über die. Wie war denn die Stimmung tagsüber? Heute steht in der Zeitung, die Berliner, also die Ostberliner hätten diese Maßnahmen begrüßt, hätten gesagt, Gold, also richtig, ich kann nur ehrlich sagen, wer sowas sagt. Haben Sie denn wirklich gesagt? Den müssten Sie mal auf dem Geisteszustand untersuchen lassen, was die Leute da schreiben. Das ist ja Propaganda, aber ich meine, wie war es wirklich? Na, die Leute haben sich mehr oder weniger, also im kleinen Kreise hat man sich ausgesprochen, aber im großen Kreise hat sich doch keiner getraut, einen Ton zu sagen. Weil wir genau wussten, es gibt Fluchthaus und was sie alles angedroht haben. Mhm. Wann sind Sie gekommen? Also heute erst, am Montag. Ja, also Nacht. Mhm. Heute Nacht. Ach, heute Nacht um? Ja. Kurz vor Mitternacht? Ja. Tja, haben die Fokus die gesehen, haben sie ein Auge zugedrückt oder haben sie nur Ruhe hinterher gefunden? Nee, die haben mein Auge zugedrückt. Was hat die Bevölkerung drüben wirklich gesagt? Hier heute in den Zeitungen behauptet, die hätten das schon alles begrüßt, die hätten das alles schön gefunden. Ach. Teilweise haben sie ja geschrieben, pfui und so alles. Genauso bald, ich nicht gesagt, bald genauso wie hier von der Seite. Ja. Ja. Also die meisten, die hier stehen, sind schon vor der Sperre nach West-Berlin gekommen? Ja. Ich bin gestern Mittag rüber geschwommen. Ja. Und mit dem Pkw, da sind ein paar Nasser drin. In Wolldecken. Die Decken haben sich geborgt, die Decken müssen jetzt abziehen, die sollen mit mir jetzt hier, sollen nicht mitkommen, dass sie die Decken wechseln und sich erstmal trocken und einen Anzug bekommen. Also wollen wir sie nicht aufhalten, sie sollen ja schnell wieder trocken werden, nicht? Ja. Gerade rübergekommen. Ja. Wir sind ja einigermaßen was gehabt, wir sind ein bisschen nass geworden, ein bisschen Aufregung war dabei, aber sonst. Also im wahrsten Sinne des Wortes, das, was Sie auf dem Leibe tragen, haben Sie noch, nicht? Ja, ja. So nochmal schnell rein und abtrocknen, nicht? Ja, also. So, kommen Sie beide mit mir mit und dann werden wir sehen, ob wir Sie einen passenden Anzug bekommen. Hm? Dann schneiden wir unten ein Stück ab, wenn das so lang ist, nicht? Ja. Aber angezogen werden Sie auf alle Fälle. Dann haben wir um 6. Ich bin so 20 Mann gegen Rüger, musste hier sein Ausweichkurs sein. Mhm. Das waren alles West-Berliner. Da hat mir gesagt, oh Gott, noch. Ruhig mit ran. Ja. Aber mein Auto ist auch verlangt und sagen, wo wollen Sie denn hin? Ich fahre nach Hause. Ich sage, wohne ja gleich hier um die Ecke. Die Straße möchte ich natürlich nicht sagen. Ja. Ja. Und die Straße war aber nicht da. Ich habe das angesehen. Ich warte ja 30 Uhr alles. Ja, ist gut, ich werde hingehen. Und da war es drin. Ausnahmefall natürlich. Das ist ein Ausnahmefall. Mhm. Die meisten von Ihnen haben sicher die Nacht bei Bekannten übernachtet, nicht? Wenn Sie schon vorher gekommen sind. Ja? Nur bei Bekannten oder Verwandten, ne? Mhm. Ich bin Lehrer von Beruf. Also einem Lehrer braucht man nicht nach Gründen zu fragen, warum. Das müsste klar sein, ne? Der Zonenrundfunk verhöhnt die verzweifelten Menschen Mitteldeutschlands. Er peinigt und demütigt sie. Er brachte heute Nacht ein Wunschkonzert für die auf Friedenswacht stehenden bewaffneten Streitkräfte der Deutschen Demokratischen Republik. Die neueste Kreation ist ein Schlager auf Not und Elend, auf Verzweiflung und Wut. Es ist der Menschenfallenschlager des Deutschen Demokratischen Rundfunks. In den heutigen Vormittagsstunden schufen Redakteure und Komponisten von Radio DDR den Song Berliner Geschichte, mit dem wir unser Programm fortsetzen. Unser schönes Berlin wird sauber sein. Denn wir haben den kalten Krieg an am Rhein, ihre Menschen alle verriegen und mit rotem Wachs versiegen. Ja, ja, der helle Berliner, das prima, das reinigt und duftet das Klima. Es zieht jetzt Ruhe und Frieden ein und sauber, ja sauber wird unsere Hauptstadt sein. Und nun zieht das Agentengelichter dort in Schöneberg lange Gesichter. Und es jammern die schwindelkurzen Drohnen, nun will das Geschäft nicht mehr lohnen. Ja, ja, der helle Berlin, wer sagt Klima? Das reinigt und dunkel das Klima. Es zieht jetzt Ruhe und Frieden ein und sauber, ja sauber, wird unsere Hauptstadt sein. Diese unglaubliche Verhöhnung der Menschen Mitteldeutschlands, dieser Menschenfallenschlager des Deutschen Demokratischen Rundfunks, ist der Schlusspunkt unserer heutigen Sendung. Sie hörten die Zeit im Funk vom 14. August 1961.